So, hallo, ich hoffe, ihr habt jetzt alle eure Plätze gefunden und so. Passend hier nach draußen im Café. Wir werden jetzt auch so langsam eintrudeln, aber ich dachte, wir fangen jetzt vielleicht langsam schon mal an. Hier habt ihr schon mal die, ein paar Bilder von unserer gestrigen Aktion gesehen und so, die ja sehr erfolgreich war. Genau. So, liebe Frauen, liebe Anwesende, im Namen des 8. März-Bündnisses begrüßen wir euch ganz herzlich heute zum Internationalen Frauentag zu unserer Veranstaltung. Schön, dass wieder so viele zahlreiche Menschen erschienen sind hier. Claudia und ich werden jetzt heute durch das Programm führen. Wir haben heute wieder ein vielfältiges Programm für euch vorbereitet. Zum Beispiel haben wir Beiträge über die Frauen in Rojava für euch. Dann haben wir Beiträge über den Antifeminismus und die weltweiten Angriffe auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau und inwieweit die eben auch Auswirkungen haben auf den anwachsenden Frauenwiderstand, den wir weltweit beobachten können. Dann haben wir noch einen Sketch zum Thema sexuelle Belästigung und einen Beitrag zum Paragraphen 218 und 219a. Und einen weiteren Beitrag zum Kampf der chilenischen Frauen gegen Gewalt gegen Frauen. Und wir haben auch kulturelle Beiträge für euch und dazu konnten wir Giesin und Schengel begeistern, heute für uns zu spielen. Nochmal ein sehr schönes vielen Dank. So, und wie ihr das professionell kennt, wollen wir den Abend einleiten mit Brot und Rosen. Und genau, dazu wird uns Giesin jetzt auf der Gitarre begleiten. Ja, ich bin die Giesin von der DDF-Jugend aus Mannheim und ich habe heute ein paar Lieder vorbereitet, bunt gemischt, sowohl auf Türkisch als auch auf Deutsch, genau. Und als erstes würde ich gerne etwas sagen. Ich wünsche uns weitere erfolgreiche Schritte beim Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen. Und dass diese so bald wie möglich hergestellt wird. Jede Frau verdient es, ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben in dieser Gesellschaft zu führen, unabhängig vom Partner oder der Familie. Es ist notwendig, sich der patriarchalischen Gesellschaftsform entgegenzustellen und klare Forderungen aufzustellen. Nämlich gleicher Lohn bei gleicher Arbeit und keine Toleranz für Sexismus und Rassismus. Und was wären die Männer bloß ohne die Frauen? Nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, Männer, gönnt uns bitte sowohl das Brot als auch die Rosen. Und bitte mitsingen. Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag. Durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Bergshof lag, beginnt plötzlich die Sonne, unsere arme Welt zu kosen und jeder Machen wir das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Frauenbefreiung entschieden. Dieser Aufruf stammt von Frauen der kurdischen Freiheitsbewegung und ist eine Aufforderung an die Frauen der Welt, endlich Schluss zu machen mit den patriarchalen Herrschaftsverhältnissen und damit mit allen Formen der patriarchalen Herrschaftsunterdrückung. Es ist ein Aufruf, feministische Solidarität neu zu denken und als Aufforderung zum kollektiven Handeln zu verstehen, um Verhältnisse dort zu verändern, wo wir leben. Es wird gleichzeitig auf die Zielsetzung unserer Kämpfe Bezug genommen. Unser Ziel ist die Befreiung der Frau und nicht die Gleichheit in Ungleichheit. Deshalb ist Feminismus ohne Kapitalismuskritik und der Vision eines neuen solidarischen und emanzipatorischen Gesellschaftsvertrages nicht möglich. In diesem Zusammenhang ist der 8. März um die Internationalität und Vielfältigkeit der Kämpfe um Frauenrechte und ein selbstbestimmtes Leben, ein gutes Leben für alle rund um den Globus sichtbar zu machen, zu verstehen. Dies bedeutet unter anderem eine Orientierung, den Internationalen Frauenkampftag 365 Tage im Jahr auf die Tagesordnung zu setzen. Wir kommen jetzt zu unserem ersten kulturellen Beitrag nach dem Brot- und Rosenlied. Und zwar wird Schenge jetzt uns polnische Lieder vorspielen mit der Begleitung auf der SAS. Und danach stellt uns Brigitte die Stiftung Freie Frauen in Rojava vor. Jemand gucken, wo sie sich befindet, ziehe ich einfach mal meinen kleinen Beitrag, der im Anschluss stattfinden sollte, vor. Am Internationalen Frauentag erklären wir natürlich immer auch unsere Solidarität mit den Frauenkämpfen in anderen Teilen der Welt. Und diese Solidarität muss unserer Meinung nach auch in irgendeiner Form praktisch werden. Und wir haben uns deshalb gemeinsam mit unseren kurdischen Freundinnen überlegt, einen Aufruf zu machen, einen Spendenaufruf für die Stiftung der Freien Frauen in Rojava. Ihr alle wisst wahrscheinlich schon, weil ihr auch immer wieder euch mit Rojava ein bisschen beschäftigt habt, dass gerade die Frauen dort eine ganz besondere Rolle spielen im Kampf gegen die Islamisten, gegen den Islamischen Staat, aber auch für ihre eigene Rolle in der Gesellschaft. Sie haben an vielen Punkten wichtige Entscheidungen durchsetzen können. Es gibt überall, das ist das, was man auch immer hört, die Doppelspitze in allen politischen Zusammenhängen, in allen Aktionen, die es gibt. Überall sind Frauen mit präsent und sie bestimmen auch die Sache mit. Und die Menschen in Rojava haben eine ganz klare Vorstellung davon, wie ihr Gesellschaftsbild aussieht, denn sie sagen, wenn wir es nicht schaffen, die Frauenbefreiung durchzusetzen, wenn wir nicht schaffen, die Ziele der Frauen wirklich zu unseren Zielen zu machen, dann werden wir auch keine freie und keine neue Gesellschaft schaffen können. Das ist die Voraussetzung dafür und dann werden wir auch die kurdische Frage nicht lösen. Ich denke, damit sind die Frauen in Rojava an einem Punkt, wo sie auch Bezugspunkt sind für die anderen Frauen im Nahen und Mittleren Osten, denn das ist die einzige wirklich in diesem Bereich fortschrittliche Frauenbewegung, die tatsächlich auch eine breite gesellschaftliche Relevanz erreicht hat. Und all das, was die Frauen sich erkämpft haben, steht natürlich aktuell auf dem Spiel. Natürlich ist der Widerstand immer noch da und die Bereitschaft, weiter am Aufbau zu arbeiten. Aber ihr wisst auch, dass durch den Angriff der Türkei schon auf Afrin und dann auch auf andere Teile von Rojava ein wichtiges Ziel dieser Banden von Söldnern, islamistischen Söldnern und der türkischen Armee ist, die Rechte der Frauen als erstes zurückzudrängen. Viele sind versklavt worden in der Zwischenzeit, Hunderttausende sind bereits vertrieben worden und genau diese Situation muss dringend gestoppt werden. Der Freien Frauen Kurdistans und Rojavas hat, und wir haben jetzt kein einzelnes Projekt ausgesucht, denn sie arbeiten an ganz vielen Projekten. Sie haben Frauenhäuser aufgebaut, sie haben Frauen für psychologische Betreuung von jesidischen Frauen aufgebaut, sie haben Beratungszentren für Geburtskunde, für Schwangerschaftsberatung und so weiter. All das haben sie aufgebaut und haben Alphabetisierungskurse für Frauen in die Wege geleitet. Sie haben eine Frauenakademie gebildet. Sie bauen ein ganzes Dorf nur für Frauen, um neue Lebensformen von Frauen auch auszuprobieren und praktisch werden zu lassen. Und wir haben gedacht, wir überlassen es der Stiftung, selber zu entscheiden, wo aktuell unsere Spende besonders notwendig gebraucht wird. Und deshalb werden wir nachher, und ich hoffe, ihr beteiligt euch dann an der Spendensammlung, mit so zwei Körbchen mit lila Halstüchern drin, da vorne an der Tür stehen und euch bitten, eine Spende zu machen. Und ich und meine Freundinnen in Kurdistan, unsere Schwestern dort, unsere Genossinnen, werden es euch danken. Danke. Hallo. Ich grüße Sie im Namen unseres Vereins Kurdisches Gesellschaftszentrum hier in Karlsruhe. Wir wollten dieses Jahr uns auch mit einem Musikbeitrag beteiligen. Dafür ist unsere Sängerin aus Rojava, Cengiz, mit ihrem Freund Chia heute anwesend. Wie gesagt, die Sängerin aus Rojava heißt Cengiz und Cengiz bedeutet Kampf. Und ich finde, es gibt keinen besseren oder passenderen Namen für eine Frau aus Rojava. Als der Revolutionskampf in Rojava begonnen hat, also in Kobane, könnt ihr euch bestimmt alle daran erinnern, ist ein Zitat entstanden. Es hieß: Die schönsten Frauen dieser Welt haben die hässlichsten und die grässlichsten Männer dieser Welt besiegt. Wir unterstützen und wir grüßen unsere Genossinnen in Rojava. Die Sängerin wird uns Lieder auf Kurdisch singen. Ich habe das erste Lied euch auf Deutsch übersetzt. Ich kann natürlich nicht alle Lieder übersetzen. Aber das erste Lied ist über 8. März, also über Frauen, Internationalen Frauentag. Und das war mir wichtig, dass ihr versteht, was in diesem Text gesagt wird. Und ich sage es nur dazu, ich habe das nur sinngemäß übersetzt. Es ist natürlich auch kurdisch viel bedeutsamer und viel intensiver. März ist der Tag der Frauen. Wir gratulieren es, denn es ist ein Feier für alle. Die Frau ist wie ein Tiger und ein Löwe. Es ist wie ein Wald und ihre Bäume und ihre Zweige bieten auch den Mann den Schutz. Die Schönheit dieser Welt ist durch die Frau. Ohne sie wäre doch alles sinnlos und leer. Sie ist wie ein Frühling mit Grün, Blüten und Rosen. Und ohne Grün wäre keine Frühling. Schätzt und respektiert sie, denn sie ist nicht nur die Frau, sie ist auch die Mutter und die Schwester. Ohne sie wäre das Leben nicht möglich, denn sie ist das Fundament dieser Welt. Dankeschön. Thank you. Thank you. Hallo. Die weltweiten Frauenkämpfe in den letzten Jahren haben gezeigt, dass wir etwas in Bewegung bringen können, wenn wir uns entscheiden, ungehorsam und unangepasst zu sein. Nicht mehr mitspielen im System von Konsum und Ausbeutung. Rollenzuschreibung und Unterordnung an Erwartungshaltungen. Wir gewinnen die Handlungsfreiheit, wenn wir uns die unsere zugewiesene Friedfertigkeit ablegen und konsequent und mutig für unsere Interessen eintreten. Dazu. Ich habe nichts dagegen, wenn die Männer mitmachen. Dazu werden jetzt Sabine und Steffi den Bündnisbeitrag halten. Steffi? Sabine? Unsere Rede zum Internationalen Frauentag hat dieses Jahr zwei Teile. Im ersten, in meinem Teil, soll es um den Versuch gehen, etwas über den Ist-Zustand dieser unserer patriarchalen Verhältnisse zu sagen. Im zweiten Teil, den Steffi hält, geht es um den Widerstand der Frauen gegen diese Verhältnisse. Ich möchte euch aber, bevor ich anfange, gerne begrüßen, und zwar irgendwie ein bisschen anders als bisher. Ich möchte vielleicht deshalb nicht sagen, ich begrüße euch zum Internationalen Frauentag, sondern vielleicht, ich begrüße euch zum Kampftag gegen das Patriarchat. Wir sind nämlich nicht alle Frauen, wie wir sind, aber wir sind alle Kämpferinnen und Kämpfer aus den verschiedenen sozialen Bewegungen, aus den feministischen Bewegungen, aus der antifaschistischen Bewegung, aus der antirassistischen, aus der linken Bewegung. Und wir wissen, dass die Herrschaft, die wir bekämpfen, ihre Wurzeln im Patriarchat hat. Und deswegen sind wir alle hier und darüber bin ich sehr, sehr froh. Und wir wissen und ihr zeigt, dass auch eure Kämpfe feministisch sind, egal gegen welche Form von Herrschaft sie sich richten. Und wir wissen, dass das auch so sein muss, wenn wir uns von jeder Form von Herrschaft befreien müssen. Mein Beitrag handelt zum einen vom ganz normalen gesellschaftlichen Wahnsinn im Frauenalltag. Es wird zu zeigen sein, dass der eine ganze Menge mit dem aktuellen Wahnsinn in dieser Gesellschaft zu tun hat. Und damit meine ich nicht das Coronavirus, sondern die alltägliche Gewalt, rechte Gewalt, Gewalt gegen Frauen. Und die hat immer auch patriarchale Wurzeln. Und ich betone, dass es in meinen Augen keine Rückkehr gibt von dem Anschlag in Hanau zum Beispiel zu einem friedlichen Miteinander. Wie es Politik und Medien so gerne nennen. Diesen Normalzustand gibt es nicht angesichts von Femiziden, von rassistischen Übergriffen, von Gewalt in aller Welt, auch bei der Abwesenheit von Krieg. Das ist kein echter Frieden. Nur um zwei Zahlen zu nennen. In Mexiko werden jeden Tag 10 Frauen und Mädchen umgebracht, einfach weil sie Frauen, weil sie Mädchen sind. Ihr wisst, in Deutschland geschieht jeden zweiten Tag ein Mordversuch an einer Frau. Jeden Tag ein Mordversuch an einer Frau. Jeden zweiten Tag stirbt eine Frau gewaltsam durch die Hand ihres Ex- oder Ehemannes. Und das heißt, und das 40 Jahre, nachdem wir zum ersten Mal gesagt haben, diesen Begriff kann man dafür nicht verwenden, 40 Jahre feministische Kämpfe, um diesen Begriff des Familiendramas für Mord an Frauen anzuwenden. Wir bekämpfen das seit 40 Jahren und immer noch steht in der Zeitung Familiendrama, wenn ein Mann eine Frau ermordet, die er zufälligerweise gut kennt. Das muss endlich aufhören. Ich frage mich wirklich wann. Das gesellschaftliche Klima ist nach wie vor gekennzeichnet durch Gewalt, durch soziale Spaltung, durch Armut, durch die alte ungleiche Verteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern. Der Unterschied zu früher, vielleicht so vor 20, 30 Jahren, scheint mir zu sein, dass das heute alles wieder als irgendwie normal gilt. Das war auch die Erfahrung, die wir an den Infoständen machten, dass welche einerseits sagten, brauchen wir wirklich noch die Frauenbefreiung, brauchen wir dieses 21. Jahrhundert, weil sie selber gar nicht mehr wahrnehmen, dass es immer noch Gewalt und dass es immer noch große Unterschiede und überhaupt nicht im geringsten irgend so etwas wie Emanzipation der Menschen und Geschlechtergleichheit gibt. Wegschauen und Zynismus sind die gängigen Reaktionen heutzutage. Es gibt Frauen in vielen Ländern, die sich wehren, wie wir später hören werden. Aber warum können so viele Frauen, zum Beispiel in Deutschland, so scheinbar ganz gut mit der Situation leben? Ein Grund dürfte sein, dass sie, könnte man sagen, mit Haut und Haaren in die Konsumkultur der reichen westlichen Gesellschaften eingebunden sind. Durch die Zuständigkeit von Frauen für viele Konsumbedürfnisse der Familie und in den Körperkult rund um weibliches Aussehen reproduzieren sie die zerstörerische, kapitalistische und patriarchale Kultur tagtäglich mit. Sparen, shoppen, kaufen, sich was gönnen, schön aussehen. Möglichst alles und noch mehr zu kaufen, scheint der Inbegriff von Wohlleben zu sein. Und Gerechtigkeit ist, scheinbar, wenn das Beste günstig zu erwerben ist oder ich bei Nichtgefallen mein Geld zurückbekomme. In der neoliberalen Gesellschaft sind Verantwortlichkeit für das Große und Ganze und die Solidarität abgeschafft zugunsten von Selbstoptimierung und Ablenkung. Das betrifft übrigens auch die Männer, die auf ihre ganz eigene Art und Weise sich der Konsumgesellschaft unterworfen haben. Um da wieder rauszukommen, reicht es nicht, wenn die Einzelnen ihre Konsumgewohnheiten ändern, ganz und gar nicht. Sie müssen das System abschaffen, in dem sie so geworden sind, und zwar schnell. Auch die Industrie freut sich mächtig über die Konsumgelüste hier in der westlichen Welt. Und für sie alle entwickelt die, also für Frauen und für Männer, entwickelt die Industrie ein nie dagewesenes Angebot von geschlechtsspezifischen, also wahlweise glitzernden oder in Camouflage-Mustern gehaltenen Produkten. Dass die Menschen in Camouflage irgendwie härter drauf sind und nach denen Menschen in Glitzerkleidern treten dürfen, das lernen heute schon kleine Kinder quasi als die natürlichste Sache der Welt. Und die Abwertung von Frauen war und ist ein Einfallstor für weitere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie wir das heute nennen. So normal wie das verzerrte Geschlechterbild scheint es heute zu sein, dass Männer das Hassen in ganz neuen Dimensionen entwickeln. Eine im Januar veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung verschiedener Universitäten untersuchte die Netzwerke der Manosphäre, wie die von Maskulinisten entwickelten und genutzten Internetforen sich nennen. Es ließ sich nachverfolgen, dass die Kommunikation vieler Männer zunehmend toxisch verläuft. Das heißt, dass sie auf immer radikalere Internetforen zugreifen. Von der einfachen Männerrechtsseite, wo sie sich gegenseitig ihr Leid mit Frauen klagen, gelangen sie zu den Pickup-Artists, die sich über das mehr oder weniger gewalttätige Überwältigen von Frauen, was sie im wirklichen Leben ausüben und dann filmen, austauschen, bis hin zu den Seiten der Incels, den unfreiwillig Zölibatären, die immer radikaler werden. Der Attentäter von Hanau zum Beispiel stammte aus dieser Ecke. Die Incels entwickeln die Ansicht, dass eigentlich allen weißen Männern Frauen zustehen und dass dies in unserer Gesellschaft verhindert wird von Feministinnen, von den vielen Ausländern, speziell von den Juden. Der Attentäter von Hanau gab an, er habe nie eine von den Frauen bekommen, die seinen hohen Ansprüchen genügt habe. Seiner Ansicht nach werden Frauen von einer Geheimorganisation verwaltet, die den Austausch der weißen Rasse betreibt. Ihr seht, wie da Frauenhass und Hass auf alle Menschen nicht weißer Hautfarbe ineinander gehen. Der rechte Gewalttäter von Halle zum Beispiel filmte sich vor 4 Monaten bei dem Versuch, einen Anschlag auf die Synagoge zu begehen, und sagt in seinem Video, der Feminismus ist schuld daran, dass die Geburtenraten im Westen sinken, was die Ursache für Massenmigration ist. Und er sagte, das Patriarchat muss wieder aufgebaut werden. Frauen dürfen in dieser neuen Ordnung keine einflussreichen Positionen mehr einnehmen. Frauenhass war auch Antriebskraft der rassistischen Massenmörder von Montreal in Schweden, von Toronto, Christchurch, El Paso und viele andere, die sich Angry White Men nennen. Der Zusammenhang zwischen rechtem Terror und Frauenhass findet immer mal wieder kurz Erwähnung, wenn ein, wie seine Nachbarn sagen, ganz normaler, unauffälliger Mann Amok läuft. Die AfD beharrt übrigens darauf, dass der Attentäter von Hanau einfach ein Verrückter gewesen sei. Wenn das stimmt und wenn seine Ansichten zugleich die führende AfD-Politikerin waren und sind, Müssen wir dann nicht diese AfD-Politiker und Politikerinnen ebenfalls als verrückt bezeichnen? Nein. Sie merken ja selber nicht diesen Widerspruch in dem, was sie sagen. Was wird getan? Ja. Was wird getan gegen Rechten, gegen antisemitischen, gegen sexistischen Terror? Wir haben viele Schweigeminuten gehört, Besuche von Tatorten und Angehörigen, sowie die Suche nach immer mehr und anderen Hintergründen. Wir könnten Ihnen viele sagen, dass rechter Terror ganz überwiegend auch patriarchaler Terror ist. Das wird nach wie vor nicht benannt. Schon gar nicht, dass oder wie beides gemeinsam zu bekämpfen ist. Denn das würde ja die ganze normale Gesellschaft in Frage stellen und so weit geht die Betroffenheit dann doch nicht. Ich komme zu einem wenig optimistischen Schluss. Für Optimismus ist Steffi zuständig heute. Die Schwelle des Unvorstellbaren und Unsagbaren sinkt mit jedem rechten Terroranschlag und jeder neuen Statistik über Femizide. Ohnehin leben wir in einer Zeit, in der sich die Grundlinien des eigentlich Aushaltbaren und des irgendwie Denkbaren täglich verschieben. Dieses Phänomen ist bei sexistischer und rassistischer Gewalt genauso zu beobachten wie auch bei der Zerstörung der Natur. Die kurdischen Frauen in Rojava nennen ihren alltäglichen Kampf um Bildung, Gesundheit und Sicherheit Selbstverteidigung. Für sie ist das der passende Begriff für das alles, was Frauen heute für ihr Leben und ihr Überleben zu tun haben. Ich finde, Selbstverteidigung ist tatsächlich die richtige Umschreibung für unsere Kämpfe und in aller Welt. Mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch und übergebe an Steffi. Ich freue mich auch sehr, dass ihr alle da seid und dass wir schon gestern bei unseren Aktionen so positive Reaktionen gesehen haben, auch am Stand, die Leute, die zu uns gekommen sind. Ich will direkt an das anknüpfen, was Sabine gesagt hat. Ich habe den schöneren Teil unserer Ausführungen übernommen. Zumindest zum Teil kann ich euch auch von positiven Entwicklungen berichten. Also wenn wir zusammenfassend auf die Angriffe auf Frauenrechte weltweit schauen, dann können wir beobachten, diese Angriffe auf Frauen und auf ihr Recht, ein menschenwürdiges Leben zu führen, nehmen in dem Maße zu, wie sich die Krise des globalisierten Wirtschaftens in kapitalistischer Ausbeutungs- und Wachstumslogik zuspitzt. Das ist auch klar. Das sich Wehren der Frauen gefährdet natürlich die globalisierte neoliberale Wirtschaftsordnung. Diese Zuspitzung, die jetzt stattfindet, hat viele Gesichter. Es gibt nicht nur diesen unerträglichen Hass auf Frauen im Netz und auch sonst. Und auf alle, die anders sind. Es gibt nicht nur diese wachsende Gewalt gegen Frauen, gegen Queers, gegen Lesben und Schwule, Migrantinnen und Migranten und gegen Geflüchtete, sondern wir sehen in vielen gesellschaftlichen Bereichen eine sich verschärfende neoliberale Strategie, die wir als autoritäre Formierung bezeichnen können. Sie zeigt sich in der Verschärfung des Asylrechts, in neuen Polizeigesetzen, auch in Baden-Württemberg ist das gerade ein Thema, und der Einschränkung von Grundrechten, in Deregulierung, Prekarisierung, Privatisierung am Arbeitsmarkt und in vielfältigen Versuchen, in einer Gesellschaft, die angeblich das Individuum entwickeln will, vor allem zu mehr Isolation der Menschen voneinander beizutragen. Es soll das Gefühl bei vielen erzeugt werden, dass an den Problemen, die jede und jeder von uns hat, wir selbst schuld sind. Jeder ist seines Glückes Schmied und solcher Schwachsinn. Diesem Prinzip stellen wir unsere Vorstellung von Solidarität entgegen. Wir sehen zum Glück auch, dass überall auf der Welt die Kämpfe gegen die sich zuspitzenden Bedingungen ebenfalls in einem teils nie gesehenen Ausmaß zunehmen. Und das ist unsere Hoffnung und die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sehen, dass die feministische Rebellion heute die wichtigste gesellschaftliche Kraft ist, für eine emanzipatorische Umwälzung der Gesellschaften weltweit. Auf allen Kontinenten stehen heute wieder Millionen Frauen auf. Und sie stehen in der ersten Reihe, wenn es darum geht, für mehr Gerechtigkeit sich einzusetzen. In vorderster Front gegen alle Formen von Gewalt, die sie selbst bedroht oder die andere Frauen und andere ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen trifft. Als Beispiel möchte ich nur nennen die Stadt Juarez an der mexikanischen Grenze, wo jeden zweiten Tag eine Frau durchschnittlich ermordet wird. Und trotzdem gehen dort seit Jahren die Frauen und vermehrt mit Unterstützung aus anderen Bereichen Mexikos auf die Straße gegen diesen fortgesetzten Femizid. Ein ähnliches, wirklich Anwachsen des Widerstandes haben wir in Argentinien gesehen. Dort waren letztes Jahr über 200.000 Frauen auf der Straße unter dem Schlagwort Ni una menos, nicht eine weniger, stehen sie ein gegen die Gewalt, die an Frauen verübt wird, gegen die vielen Frauenmorde, gegen die sexistische Gewalt, gegen die Einschränkung ihres Selbstbestimmungsrechts, was Schwangerschaftsabbruch betrifft und so weiter. Auch diese Frauen haben natürlich unsere Solidarität, weil Femizide sind eben nicht nur in Lateinamerika ein wirklich drängendes und schreckliches Problem. Dann möchte ich weiter sagen, was natürlich hier in Deutschland auch noch eine sehr große Rolle spielt, ist ebenfalls dieses Thema Selbstbestimmungsrecht, das wurde vorhin schon erwähnt. Wir sehen ganz scharfe Angriffe auf das, was wir bisher erreicht haben. Also wir haben ja leider nur die Fristenregelung und eine Zwangsberatung, aber trotzdem ist es so, dass eben rechte Teile der Parteienlandschaft und auch die katholische Kirche und noch andere Freunde der Rechten fordern, dass diese Möglichkeiten, die wir überhaupt sehr eingeschränkt nur für einen legalen Schwangerschaftsabbruch haben, dass die weiter eingeschränkt werden sollen. Und zum Glück, darüber werden wir nachher noch ausführlich etwas hören, gibt es auch in Karlsruhe eine Initiative dagegen und es tut sich da auch vermehrt was in der Bundesrepublik. Also natürlich sind wir für das totale Selbstbestimmungsrecht der Frauen auf den eigenen Körper und vor allen Dingen auch auf autonome Lebensentscheidungen von Frauen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir auch kämpfen müssen in den Gewerkschaften, an unserem Arbeitsplatz und überall, wo wir sind, gegen die weiter bestehende Lohnungleichheit. Auch das ist ein Thema überall auf der Welt. Gegen Armut, die immer noch viel weiblicher ist. Gegen Prekarisierung und Verdrängung für das Recht auf Wohnen, auf menschenwürdiges Wohnen. Und nicht zuletzt wollen wir natürlich auch, dass die sogenannte Care-Arbeit ganz anders anerkannt, bezahlt und gewertschätzt wird. Das ist die Arbeit, die sogenannte Sorgearbeit für die Familien, für Alte, Kranke, Kinder und für Pflegebedürftige, deren Zahl in nächster Zeit noch weiter steigen wird. Wir leisten Frauen sehr viel Arbeit, die unsichtbar ist und auch das muss aufhören. Das Bewusstsein muss weiter steigen und da sehen wir auch, das ist ein Bereich, wo wir sagen können, das Private ist auch politisch. Und ganz nicht zuletzt auch natürlich beschäftigen wir uns mit einer ganz wichtigen Frage, nämlich mit dem hoffentlich bald ankommenden Ende der globalisierten Plünderung unseres Planeten und seiner Ressourcen. Diese sogenannte Klimakrise betrifft ja schon heute die Menschen im globalen Süden wesentlich mehr als uns und auch dort natürlich wiederum Frauen, die für Ernährung und Gesunderhaltung eine größere Sorge tragen als Männer in vielen Ländern. Auch dort sind diese Frauen natürlich davon umso mehr betroffen als die Männer und sie sind dort auch schon natürlich viel mehr betroffen als wir hier. In all diesen Kämpfen, die da stattfinden, zeigt sich vor allen Dingen auch die Kraft und die Möglichkeit des Feminismus. Die Befreiung der Frauen meint eben nicht den Aufstieg einzelner Frauen in die Chefetagen. Das ist für uns überhaupt nicht relevant. Emanzipation in unserem Sinne meint die 99% der Frauen weltweit, die nicht privilegiert sind. Also wir sind der Auffassung, dass Feminismus in einem sehr hohen Maße Möglichkeit in sich trägt, reale Utopien zu entwickeln, die auch gut vermittelbar sind, eigentlich allen Menschen gut vermittelbar sind. Die junge Klimagerechtigkeitsbewegung und ihre Kämpfe sind gute Beispiele dafür. Da wird sehr deutlich, dass die Klimakrise die große Gerechtigkeitskrise des 21. Jahrhunderts jetzt schon ist und noch verstärkt sein wird. Und auch hier gehen zahllose Frauen voran und ein Siemens-Chef war sich nicht zu schade, einer der in erster Reihe stehenden Klimaaktivistinnen einen Vorstandsposten anzubieten. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie den abgelehnt hat. Dann sind wir noch heute gebeten worden, auch auf Frauen in einem Land aufmerksam zu machen, das wir natürlich auch oft sehen, wo sehr viel passiert, aber wo wir über vieles nicht so gut Bescheid wissen. Es geht um den Iran. Auch dort kämpfen Frauen heute und schon viele Jahre gegen das Mullah-Regime, gegen Zwangsverschleierung, gegen die Benachteiligung in allen Bereichen. Frauen werden dort krass benachteiligt. 3,5 Millionen Frauen werden jedes Jahr dort verhaftet und in den Kerker geworfen, weil sie gegen die Gesetze der Scharia und gegen das Mullah-Regime aufbegehren. Weil sie zum Beispiel ihren Schleier nehmen und an eine Fahnenstange hängen und damit durch die Gegend laufen und ihn schwenken. Gute Idee, finde ich. Also in einem Land, in dem man nicht einmal mit unbedecktem Haar durch die Gegend gehen darf, und die iranischen Frauen waren eigentlich immer dafür bekannt, wie selbstbewusst und gebildet sie waren, dass in diesem Land natürlich Frauen auch einen Kampf führen müssen, der unsere Solidarität verdient, das ist ganz klar. In dem Zusammenhang fordern wir natürlich auch die Bundesregierung auf, dass sie dem Iran gegenüber eine deutliche Stellung bezieht. Aber es ist zu befürchten, dass darauf noch lange zu warten ist. Ja, vor 50 Jahren haben sie das auch nicht gemacht, gegen den Schah. Ja. Genau, jawohl. Das stimmt, ja. Feiglinge. Wir haben dagegen gekämpft, den Schah-Regime. Also gut. Nochmal anzuknüpfen an der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir sagen, in diesem Sinne sind wir mit allen sozialen Kämpfen, auch mit der Klimakrise und dem Kampf dagegen, also das heißt auch mit Fridays for Future, auch wenn sie zum Teil andere einzelne Ziele verfolgen als wir und sich erst gerade politisieren und radikalisieren. Wir sagen trotzdem, wir sind unteilbar. Unser Feminismus ist nicht nur antisexistisch und gegen das Patriarchat gerichtet, sondern er ist eben auch antirassistisch und damit internationalistisch und antikapitalistisch. Und anders geht es auch nicht. Jetzt will ich dann auch zum Ende kommen. Ein paar Beispiele möchte ich euch aber noch sagen, die uns erfreut haben. Wir haben ja dieses Motto, machen wir das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Frauenbefreiung. Also was meinen wir konkret damit? Darum geht es ja auch immer. Feminismus und die globalen Forderungen für Frauenbefreiung wollen wir wirklich zu einer internationalen gemeinsamen Kampfansage machen. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Kämpfe zusammengeführt werden und strategische Debatten, die dringend notwendig sind, auch in Deutschland und in Europa, über die größtmögliche Wirksamkeit vorangetrieben werden. Wir brauchen also die globalen Kämpfe und wir brauchen die internationale Vernetzung. Ansätze gibt es bereits dafür, auch bei uns. Wir haben hier natürlich noch eine Menge zu tun, auch in den Gewerkschaften. Da ist so das antisexistische Bewusstsein nicht überall gleichmäßig gut ausgebildet. Aber wir sind ja hoffentlich alle in der Gewerkschaft. Also ich finde, das ist kein Argument zu sagen, das ist ein scheiß Frauenhasserverein, deswegen gehe ich da raus, das ist kein Argument. Sondern wir müssen da drin bleiben und ihnen Feuer unterm Hintern. Also abschließend will ich sagen, wir verstehen uns in dem ganzen Zusammenhang von Frauenkämpfen als Teil der weltweiten Frauenstreikbewegung. Da haben wir ja auch einiges schon in Europa gesehen. Ich möchte Beispiele nennen. In Spanien haben die Frauen nach jahrelanger Vorbereitungsarbeit geschafft, über 5 Millionen Menschen auf die Straße zu bringen. Und das in einem erzkonservativen katholischen Land. In der Schweiz waren letztes Jahr 500.000 Frauen und Männer beteiligt an den Streikaktionen. Auch dort haben genau wie in Spanien die Gewerkschaften die Forderungen der Frauen übernommen und unterstützt. Auch die Schweiz nicht gerade für eine fortschrittliche Frauenpolitik bekannt. In zahlreichen Ländern Lateinamerikas und auf dem gesamten Globus haben diese Streikbewegungen schon für Furore gesorgt. Also eben, was ich vorhin genannt habe, in Argentinien, aber auch in den arabischen Ländern haben Frauen versucht aufzustehen und tun es weiterhin. In Chile, darüber werden wir nachher noch was ganz Konkretes hören. Also die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass unsere Kämpfe tatsächlich etwas erreichen können. Wenn Frauen wollen, kommt alles ins Rollen. Und die Eroberung des politischen Streiks für unsere Ziele steht also auf der Agenda. Wir behaupten nämlich, wenn Frauen die Arbeit niederlegen, dann steht die Welt still. Dass es in Deutschland noch nicht weiter ist mit dieser Frauenstreikbewegung, hat einfach damit zu tun, dass sie hier ein bisschen später angefangen hat, die Diskussion. Aber wir sind dabei. Also auch die Frauenstrukturen haben diese Diskussionen angefangen. Es gab auch schon einzelne Streikaktionen unterschiedlichster Art. Und wir haben den Eindruck, das wird ganz intensiv weitergehen. Also zuletzt noch vielleicht ein Wort. Natürlich ist unser Kampf für Frauenrechte immer ein Kampf für Menschenrechte, für ein Leben in Würde und Sicherheit. Also eine Idee davon, dass es möglich ist, ein gutes Leben für alle Menschen zu erreichen. Also ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid und wir hoffen sehr, dass wir euch bei unseren verschiedenen Aktivitäten oder in unseren verschiedenen Gruppen auch wiedersehen bei Gelegenheit, denn wir brauchen euch ganz dringend alle. Danke. Hallo Hini. Ja, vielen Dank Steffi und Sabine für den tollen Beitrag. Jetzt wird nochmal Güsem ein paar Lieder für uns auf der Gitarre spielen. Güsem, kommst du bitte hoch? Steffi. Super. Darf ich deinem Mann sagen? Könnten wir vielleicht die Gitarre ein bisschen lauter machen? Und die Stimme vielleicht ein bisschen leiser. Also, das nächste Lied ist ein türkisches Lied. Und es ist inspiriert von den Slogans, die in den 90ern von der Frauenbewegung in der Türkei gerufen wurden. Dieser Song ist eine Rebellion gegen die alltägliche männliche Dominanz, gegen Sexismus und die Haushaltsarbeit, die diese auferlegt, gegen die sogenannte Kernfamilie als Plattform für Unterdrückung, Gewalt und Ausbeutung. Der Song ist ein Aufruf an uns Frauen, sich zu organisieren und Widerstand zu leisten. Ein Aufruf, auf die Straße zu gehen und unsere eigene Geschichte zu schreiben. Gelsin, polisin is devletin is gelsin, gelsin. Bakanımız haklarımı versin, versin. Aman istemem üzeri kalsın. Ev işlerini marslar yapsın, yapsın. Çatıysam süpürge bana kalsın, kalsın. Olursa çocuk yaparım olsun, olsun. İstemezsem soyları kurusun. Çıkmışım ben çekirdek aileyi, kırmışım kendi testimi. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam. Cinayetinize sessiz kalmaz, kalmaz. Yastık değildir köşede durmaz, durmaz. Kol kırılsa yen içinde kalmaz, kalmaz. Tarih yazar figuram olmaz. Çevir dünyayı tersine dönsün, dönsün. Seni dövemez dizini dönsün, dönsün. Kız kardeşlerin sesini duysun, duysun. Kadınlar sokaklara dökülsün. Bundan böyle duramam ben evde, sokağa özgürleşmeye. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin, gelsin. Polisiniz, devletiniz, gelsin, gelsin. Bakanımız haklarımı versin, versin. Aman istemem üzeri kalsın. Çevir dünyayı tersine dönsün, dönsün. Seni dövemez dizini dövsün, dövsün. Kız kardeşlerin sesini duysun, duysun. Kadınlar sokaklara dökülsün. Çıkmışım ben çekirdek aileyi, kırmışım kendi testimi. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam. Bundan böyle duramam ben evde, sokağa özgürleşmeye. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam. Habe ich das so ein bisschen mit reingequetscht. Es geht um Krieg und Kinder. Also Kinder, die in Kriegsgebieten aufwachsen. Es ist ein Lied von Christina Stürmer aus dem Jahr 2003, wenn ich mich nicht irre. Und das Lied heißt Mama Anna Achabak. Ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus, aber es ist arabisch und heißt Mama, ich liebe dich. Und der Text ist aus der Sicht eines kleinen Kindes geschrieben, das sich gerade im Kriegsgebiet befindet und seiner Mama ganz viele Fragen stellt. Das Kind versteht natürlich nicht, was da genau passiert, aber wir als erwachsene Zuhörer, sage ich mal, müssten anhand der Fragen ganz genau verstehen, was da passiert. Am Ende des Liedes spricht das Kind zu seiner toten Mutter. Dieses Lied ist ein Aufruf, eine friedliche Lösung zu finden, denn Kinder sind leider größten und unschuldigsten Opfer, die ein Krieg mit sich bringt. Ja. Mama, sag mir, was du meinst. Sag mir, warum es hier so dunkel ist. Mama, sag, warum du weinst. Ich weiß nicht, warum du traurig bist. Sind das Sternschnuppen da oben? Was ist dort vorbeigeflogen? Warum friere ich so sehr? Warum schlägt dein Herz so schnell? Wieso wird es dort hinten hell? Wo kommt dieser Donner her? Mama, Nachbar, Mama, ich liebe dich. Mama, Nachbar, komm doch und beschütze mich. Mama, wohin sollen wir gehen? Ich will nach Hause, es ist schon so spät. Mama, warum niederknien? Was sagst du, ist das nicht ein Gebet? Zieh nicht so an meine Hand, wieso drückst du mich an die Wand? Warum gehen die Lichter aus? Ich kann kaum noch etwas sehen, sag, wieso müssen wir hier stehen? Warum gehen wir nicht nach Hause? Das nächste Lied ist wieder ein türkisches und ich würde gerne den Text ein bisschen übersetzen, weil er sehr bedeutsam ist, finde ich. Ähm, Genau, das Lied ist ein, ich will nicht sagen altes Lied, weil das, den Fehler habe ich schon mal gemacht und gesagt, es ist ein altes Lied aus den 70ern. Ja, es ist für mich ein etwas altes Lied. Genau, es ist ein Lied aus den 70ern von einem Künstler namens Alpay. Und das Lied wurde in Arbeiterkreisen, also war sehr beliebt, sozusagen ist sehr beliebt, da ist nämlich die Situation und das Leiden der Arbeiterfrauen im kapitalistischen System auf eine erzählerische und emotionale Art und Weise wiedergibt. Und jetzt die Übersetzung, also wie gesagt, auch sinngemäß, der Sänger singt in diesem Lied über eine junge Frau, die jeden Abend und jeden Morgen an seiner Tür traurig und erschöpft vorbeiläuft. Sie arbeitet in einer Fabrik und stellt Tabakwaren her. Und während sie diese herstellt, fängt sie an zu träumen. Sie träumt von einem besseren Leben. Ein Leben, in dem sie frei ist, in dem sie ein Haus hat und ihr Ehemann nicht trinkt. Ein Leben, in dem sie glücklich und zufrieden ist. Und während sie träumt, fängt sie an zu weinen. Denn in Wirklichkeit kriegt sie die Nächte kein Auge zu. Sie fühlt sich wie eine alte Frau und spürt ihre Weiblichkeit nicht mehr. Die Maschinen zerreißen jeden Tag aufs Neue ihr Herz und das alles nur, um das Brot für sich und ihre Familie zu sichern. Dies ist die Geschichte einer Träumerin aus der Tabakfabrik, die jeden Abend und jeden Morgen mit gesenktem Blick an meiner Tür vorbeiläuft. Das Fabrikmädchen, Fabrikakrisu. Günlerken her sabah bir kız geçer kapımdan köşeyi dönüp kaybolur baş önde yorgunca fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi bir evi olsun ister bir de içmeyen kocası Tanrı ne verirse geçinir gider yeter ki mutlu olsun yuvası Dışarıda bir yağmur başlar yüreğinde derin sızı gözlerinden yaşlar akar ağlar fabrika kızı oysa yatağında bile bir gün uyku göremez ihtiyar aması gibi kadınlığını Hayır. Dankeschön. Nun, für jetzt zum letzten Lied. Später spiele ich auch nochmal ein paar Lieder. Genau, es ist ein englisches Lied. Ich singe normalerweise nicht oft auf Englisch, eigentlich kaum. Aber dieses Lied ist halt schön. Also ein Lied, der, das kennen wahrscheinlich auch viele von euch, ein Lied der Bergarbeiterfrauen aus dem großen Bergarbeiterstreik 1984 in England. Und dieses Lied zeigt die Entschlossenheit und den Widerstand dieser Frauen, die in diesem Arbeiterkampf verwickelt waren, involviert waren. We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men, who work the nation's minds, united by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen umlaufen. Umbaumaßnahme beendet. So, jetzt geht's weiter. Weltweit nimmt die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen zu. Frauen sind mit einer neuen Welle von Angriffen auf ihre sexuelle Selbstbestimmung, ihr Recht, selbst zu entscheiden, wie sie leben wollen, und letztendlich ihr Recht auf Leben konfrontiert. Ein Beispiel dafür geben jetzt Ria und Barbara in ihrem Sketch. Viel Spaß. Verlange ich, dass sofort meine Anzeige aufgenommen wird. Und zwar vor von einer Frau. Das ist mein gutes Recht. Und dann möchte ich Rückmeldung, inwiefern meine Anzeige verfolgt wurde und mit welchem Erfolg. Und ich beauftrage meine Anwältin, das Ganze an die zuständige Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft? Da muss ich aber ganz schnell das Handy vom Horst konfiszieren. Wir Frauen lassen uns nichts gefallen. Wir wehren uns. Ist, zeigt sich auch an folgender BNN-Nachricht vom 4. Februar diesen Jahres. Mann belästigt Frau in der Straßenbahn. Ein 41-jähriger Mann hat eine 27-jährige Frau sexuell belästigt und ist ihr dabei über eine längere Strecke gefolgt. Die Frau fuhr gegen 7.30 Uhr von der Haltestelle Durlacher Tor mit der Straßenbahn. Der Mann setzte sich auf einen Sitzplatz schräg gegenüber und öffnete seine Hose. Als die Frau flüchtete und die Bahn verließ, verfolgte sie der Mann weiter. In der Nähe traf die Frau dann einen Bekannten. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen. Also wir sehen leider, es ist eine alltägliche Sache. So. Und nun wird die Gisem uns nochmal einige Lieder vorspielen. Korrektur? Durcheinander gekommen, muss nochmal in den Ablaufplan gucken. Jetzt kommt noch was anderes. Also, jetzt kommt noch ein Redebeitrag. Und zwar. So, also die Anmoderation zum nächsten Redebeitrag folgt jetzt. Gleichzeitig gibt es auch einen Aufschwung der Frauenkämpfe hier. Es gibt Massenmobilisierung im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und gesellschaftlich prägende patriarchale Strukturen. Nicht nur in Argentinien, Spanien, Kurdistan haben sich Millionen von Frauen dem feministischen Widerstand angeschlossen. Sie sind auch in vielen Ländern zu den wichtigsten Akteuren für eine emanzipatorische Umwälzung geworden. Auch in Chile sind die Frauen aufgestanden, um sich gegen die Gewalt gegen Frauen zu wehren. Paula wird uns nun die Performance aus Chile vorstellen. Paula? Hallo zusammen, ich bin Paula und bin sehr froh, hier bei euch zu sein. Ich bin ursprünglich aus Chile, aber wie ihr hört, bin ich schon sehr lange hier. Und ich möchte euch über eine Performance berichten, die ihr vielleicht alle schon gesehen oder von der ihr gehört habt. Sehr passend zum Sketch hier. Es geht um eine Performance, die den Titel trägt Un violador en tu camino. Ein Vergewaltiger auf deinem Weg. Zunächst möchte ich euch den Hintergrund erzählen, hinter dem warum diese Performance entstanden ist in Chile. Und zwar habt ihr das vielleicht Ende letzten Jahres alle gehört in den Nachrichten. Es wurde überall davon berichtet. Am 14. Oktober stürmten Schüler aus Protest gegen eine Preiserhöhung die Einlässe zur U-Bahn in der Hauptstadt Santiago de Chiles. Die anschließenden Verhaftungen und das Militär auf den Straßen fachten die Wut der Massen erst richtig an. Präsident Sebastián Piñera verkündete am 20. Oktober, wir sind im Krieg. Im Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Es ist eine soziale Explosion von Millionen Teilnehmenden und zwei Generalstreiks. Chile despertó, Chile ist erwacht, sieht und hört man lautstark auf den landesweiten Massendemonstrationen. Die Fahrpreiserhöhung von 30 Pesos, umgerechnet gerade mal 4 Cent, werden auf Transparenten kommentiert. Es sind nicht die 30 Pesos, es sind die 30 Jahre. So lange nach der Diktatur Augusto Pinochets, der demokratische Neoliberalismus das Land fast vollständig privatisiert und einige wenige Besitzende unfassbar reich gemacht. Die Wut über diese Ungerechtigkeit hat viele Menschen seit Oktober geeint. Um ein paar Beispiele zu nennen, ein Ingenieurstudium beispielsweise kostet im Jahr schon mal 7.000 Euro, bei einem monatlichen Mindestlohn von 343 Euro. Es gibt Großgrundbesitzer, die für den internationalen Handel produzieren und massig Wasser auf ihre Avocadofelder pumpen, während das Land austrocknet. Und Oligarchen wie die Familie des Präsidenten Piñera, die laut Forbes 2,8 Milliarden US-Dollar besitzen. Vor diesem Hintergrund und weil während der anhaltenden Proteste Polizisten vielfach beschuldigt wurden, Gefangene vergewaltigt zu haben, das heißt auch, die Wut über die machistische Gewalt der Frauen in Chile geben den Anlass für die Tanzperformance El Violador eres tú, der Vergewaltiger bist du. Erstmals wurde die Performance anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November letzten Jahres in der chilenischen Hauptstadt von Frauen vor dem Justizpalast aufgeführt. Inszeniert wurde diese Performance vom Kollektiv Las Tesis aus der Hafenstadt Valparaíso. Las Tesis sind drei Frauen, die die feministischen Thesen, also Las Tesis, die Thesen, verbreiten wollen. Die vier veröffentlichen einen Aufruf via Instagram, die Performance überall auf der Welt nachzuahmen. Nicht nur in chilenischen Städten wurde dem Aufruf gefolgt, sondern auch an vielen Orten in Frankreich, Belgien, Spanien, Argentinien, Mexiko, Nicaragua, den USA, Deutschland, England, Kolumbien, Paraguay, Guatemala, der Dominikanischen Republik, Italien, Kanada, Australien, der Niederlande und der Türkei. Also Frauenkampf ist international. Die Performance ist ein feministischer Wutschrei gegen patriarchale Gewalt, der Frauen in Lateinamerika auf extreme Weise ausgesetzt sind. Wir haben es vorhin in den Beiträgen schon gehört. Nirgendwo sonst auf der Welt werden mehr Frauen gezielt getötet, meist ohne nennenswerte Konsequenzen für den Täter. Vergewaltigungen in Chile bedeuten nur in 8% der angezeigten Fälle eine Verurteilung der Täter. In Mexiko-Stadt registrierten die Behörden von Januar bis Oktober letzten Jahres 150 Morden an Frauen und 227 Vergewaltigungen. Die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen. Letztes Jahr im März wurde eine Stadträtin von Rio de Janeiro, Mariel Franco, Menschenrechtsaktivistin und Leiterin des Frauenausschusses im Stadtparlament, in ihrem Wagen erschossen. Aus diesem Grund werden im Text der Performance die Strukturen, die diese Gewalt dulden, ermöglichen und selbst ausführen, angeklagt. Nicht die Schuld der Opfer ist es, sich am falschen Ort auffällt oder das Falsche zu tragen, sondern die der Polizisten, der Richter, des Staates, des Präsidenten. Der Vergewaltiger bist du. Der Vergewaltiger warst du, rufen die Frauen mehrmals und besonders laut und zeigen dabei, wie wir gleich im Video sehen werden, nach vorne. Ich möchte euch jetzt eine kurze Übersetzung der Performance auf Deutsch vortragen, damit ihr auch genau versteht, was da genau gesagt wird. Also, ein Vergewaltiger auf deinem Weg. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns verurteilt von Geburt. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du nicht siehst. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns verurteilt von Geburt. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du jetzt siehst. Femizid. Straffreiheit für meinen Mörder. Das Verschwinden. Die Vergewaltigung. Und es war nicht meine Schuld, wo ich war oder was ich trug. Und es war nicht meine Schuld, wo ich war oder was ich trug. Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewaltiger bist du. Die Bullen, die Richter, der Staat, der Präsident. Unser Staat ist machistisch, unterdrückt und vergewaltigt. Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewaltiger bist du. Und dann kommt eine Strophe, die gleichzeitig die fünfte Strophe der offiziellen Hymne der chilenischen Polizei ist. Ja? Diese Strophe besagt: Schlafe beruhigt, unschuldiges Mädchen. Sorge dich nicht um den Übeltäter, denn über deinem Schlaf, süß und lächelnd, wacht dein Liebhaber der Polizei. Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewaltiger bist du. Ja? Genau. Ich wollte jetzt nochmal aktuell, wir werden diese Performance jetzt gleich sehen, aktuell wollte ich noch dazu sagen, dass während der letzten Woche in Santiago feministische Aktionen gelaufen sind oder unter dem Motto En camino a la huelga nacional feminista, das heißt auf dem Weg zum landesweiten feministischen Streik, der heute stattfindet, der heute ausgerufen wird. Es soll einer der größten, ich habe noch keine Nachrichten gehört, es soll einer der größten, und ich hoffe, dass es einer der größten nationalen Frauenstreiks in der chilenischen Geschichte werden. Und es ist unabdingbar, dass alle Frauen, die gegen patriarchale Gewalt Widerstand leisten, zusammenstehen, wo auch immer sie leben. Deshalb solidarisieren wir uns heute mit den chilenischen Frauen und den Frauen dieser ganzen Welt gegen patriarchale Gewalt. Als ich damals aus Chile kam, meine Eltern sind während der Militärdiktatur nach Deutschland gekommen. Es gibt ein sehr bekanntes Lied in Chile, das heißt El pueblo unido jamás será vencido. Also das vereinigte Volk wird niemals besiegt werden. Heute sage ich: Mujeres unidas jamás serán vencidas. Vereinigte Frauen werden niemals besiegt werden. El patriarcado es un juez. Paula, Paula. Bien hecho. Muy bien. Toller Film. Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Kampfes gegen das Patriarchat ist der Kampf für das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Noch immer werden Frauen kriminalisiert, die ihr Recht nachgehen, über ihren Körper selbst zu entscheiden. Selbst entscheiden zu wollen, ob sie Kinder haben möchten oder nicht. Unglaublich. Ich glaube, das war vor 30 Jahren auch schon aktuell. Patricia wird nun dazu einen Redebeitrag halten. Hallo. Im deutschen Strafgesetzbuch stehen Rechtsformnormen durch die bestimmte Verhaltensweisen verboten und mit einer Strafe verknüpft werden. Im Paragraph 218 Strafgesetzbuch wird der Schwangerschaftsabbruch thematisiert im Abschnitt Straftaten gegen das Leben. Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland strafbar. Er ist straffrei, wenn in den ersten 12 Schwangerschaftswochen abgetrieben wird, mit der Voraussetzung einer Zwangsberatung bei einer anerkannten Stelle. Später ist ein Abbruch außerdem straffrei, wenn die seelische oder körperliche Gesundheit der Frau auf dem Spiel steht. Der Paragraph 219a, der Ende 2018, Anfang 2019 besonders stark in der Presse vertreten war, regelt die sogenannte Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Was bedeutet das? Wenn Ärztinnen darüber öffentlich informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und mit welchen Methoden, machen sie sich strafbar. Nach dem sogenannten Kompromiss der Bundesregierung im vergangenen Frühjahr dürfen Ärztinnen darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Aber welche Methode sie dabei anwenden, ist ihnen immer noch untersagt, öffentlich zu machen. Der Paragraph 218 wurde in der Kaiserzeit eingeführt. In den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten ging es immer wieder um die alte Frage, wessen Rechte Vorrang hatten, das der Frau oder das des ungeborenen Embryos. Bevölkerungspolitische Interessen waren in der Kaiser- und auch in der Nazizeit Teil der Argumentation. Denn wenn Abtreibung verboten ist, werden mehr Kinder geboren, so die Schlussfolgerung. Unter den Nationalsozialisten stand Abtreibung unter Todesstrafe, solange es Personen betraf, deren Nachwuchs als NationalsozialistInnen erwünscht klassifiziert waren. Das heißt, deutsche Frauen müssen deutsche Kinder bekommen. Aus der Zeit stammt auch der Paragraph 219a, der sachliche Informationen von ÄrztInnen kriminalisiert. Heute gibt es Männer, die auf Grundlage des Paragraphen 219a als Hobby ÄrztInnen anzeigen, die darüber informieren, dass und mit welchen Methoden die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Cool. ÄrztInnen wie Christina Hähnel kämpfen bis vor das Bundesverfassungsgericht, um endlich Informationsfreiheit für unsere Frauen einzufordern. Wir solidarisieren uns mit den ÄrztInnen und fordern endlich eine klare und für uns Frauen selbstbestimmte Rechtslage. Denn es kann nicht sein, dass 2020 ÄrztInnen immer noch angezeigt und verurteilt werden, weil sie informieren. Das ist nicht auszuhalten. Überall in Europa und Nord- und Südamerika verbreitet die starke und gut vernetzte Anti-Choice-Bewegung ihre menschenverachtende Ideologie und will Frauenrechte beschneiden. Sie wollen die Frauen und Ärztinnen, die Abbrüche vornehmen, stigmatisieren und kriminalisieren. Sie wollen das Recht auf Selbstbestimmung weiter einschränken und damit die Vielfalt an Lebensentwürfen und sexuellen Orientierungen. Allein in Deutschland gibt es 60 explizite Lebensschutzorganisationen, meist als eingetragene und gemeinnützig anerkannte Vereine. Sie machen öffentliche Aktionen wie den sogenannten Marsch für das Leben oder den Tausend-Kreuze-Marsch, Gehsteigberatung, also Belagerung und demonstratives Beten vor Beratungsstellen wie Pro Familia oder Praxen, in denen Abtreibungen vorgenommen werden. Wenn Frau die Zeitungsberichte verfolgt, kann sie zum Glück feststellen, dass bei den jeweiligen Gegenaktionen die Zahl der Teilnehmenden deutlich höher liegt. Diese selbsternannten Lebensschützer arbeiten mit Druck, Verunglimpfung, üblen Nazi-Vergleichen, mit Beschimpfungen als Mörderinnen oder AuftragsmörderInnen. In ihrer Angst um die deutsche Rasse beschwören manche gar ein Schreckgespenst von einem Bevölkerungsaustausch, dem dringend Einhalt geboten werden muss. Neue Lebensschutzargumentationen leiten sich nicht mehr so sehr aus der Bibel ab und Frauen werden nicht mehr so sehr als Täterinnen in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Gesellschaft wird angeklagt, die Frauen angeblich zur Abtreibung treibt. Denn in der Natur der Frau liege es ja, Kinder kriegen zu wollen. Deshalb sei Legalisierung von Abtreibung frauenfeindlich und ein Verbot geradezu feministisch, weil Frauen dann eine Argumentationshilfe bekämen. In Wahrheit aber überschreiten sie persönliche Grenzen und sprechen uns Frauen das Selbstbestimmungsrecht über unseren Körper ab. Das können wir nicht dulden. Außerdem müssen Frauen angeblich geschützt werden vor einem heraufbeschworenen Post-Abortion-Syndrom, wonach Frauen nach einer Abtreibung unvermeidbar psychische Probleme bekämen. Ein Post-Abortion-Syndrom wurde allerdings von keiner seriösen Studie bestätigt. Das langanhaltendste Gefühl nach einem Schwangerschaftsabbruch war laut einer Studie aus Dänemark, die ging über 5 Jahre, Erleichterung. Im Vorfeld waren die stärksten Gefühle Angst vor Stigmatisierung und Ausgrenzung durch Familie, Freunde und die Gesellschaft. Hier trifft unser Gesundheitsminister Jens Spahn mit seiner 5 Millionen teuren Studie, die psychische Folgen einer Abtreibung untersuchen soll, genau auf die Argumentation der selbsternannten Lebensschützer. Forscht doch mal lieber daran, wie es Frauen geht, die gezwungen werden, eine ungewollte Schwangerschaft auszubauen. Haben ein Interesse daran, über die Anzahl der Geburten im Land zu bestimmen und am besten auch darüber, wer die Kinder bekommen soll. Mal werden weniger Kinder gewünscht, siehe die Ein-Kind-Politik in China, meistens mehr, um einer Überalterung der Bevölkerung entgegenzuwirken. Eine progressive Einwanderungspolitik könnte eine Lösung sein, ist aber bei uns politisch nicht gewollt. Um die Reproduktion zu steigern, werden Anreize geschaffen, steuerlicher Art oder was Arbeitsbedingungen, Teilzeitmöglichkeiten und so weiter betrifft und parallel eine rigide Abtreibungsregelung getroffen. Laut WHO finden 45% aller Abtreibungen weltweit unter nicht sicheren Bedingungen statt. 8 Millionen Frauen müssen jedes Jahr einen Schwangerschaftsabbruch mit gefährlichen oder invasiven Methoden erleiden. Was bedeutet das? Oft sind sie dazu gezwungen, auf unsichere, illegale Abtreibungen auszuweichen und begeben sich damit in Lebensgefahr. Laut der Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich fast 50.000 Frauen infolge unsicherer Abtreibungen. Das ist untragbar. In El Salvador zum Beispiel, ein lateinamerikanisches Land mit einem Komplettverbot von Schwangerschaftsabbrüchen, verbrachten und verbringen unschuldige Frauen sogar mehrere Jahrzehnte in Haft wegen Fehlgeburten. Das muss Frau sich mal vorstellen. Sie werden stigmatisiert und als Mörderinnen angeklagt. Es ist untragbar. Gerade dort, wo der Zugang zu legaler Abtreibung vermehrt bleibt, ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche hoch. Wegen der liberalen Gesetzgebung gehören die Niederlande zu den Ländern mit den wenigsten Abtreibungen weltweit. Pro 1000 Frauen wurden im Jahr 2016 rund 9 Abbrüche durchgeführt. Als Grund dafür nennen Expertinnen die umfassende Aufklärung und den einfachen Zugang zu Verhütungsmethoden. Mitteln. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig eine liberale Gesetzgebung ist und dass wir nicht so zufrieden sein können mit dem läppischen Kompromiss der Bundesregierung. Jetzt fordern wir umfassende Informationsfreiheit. In Karlsruhe Karlsruhe hat sich ein Bündnis für das Selbstbestimmungsrecht der Frau gegründet. Dort wurde bereits eine Anfrage an den Gemeinderat begleitet, die aufdecken soll, wie die Versorgungslage im Bereich Schwangerschaftsabbruch in der Stadt Karlsruhe ist. Aktuell gibt es in Karlsruhe nach unserem Wissensstand 3 Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das städtische Klinikum nimmt übrigens keine Schwangerschaftsabbrüche nach der sogenannten Beratungsregel vor. Und nicht nur in Karlsruhe sind wir aktiv. Auch bundesweit tut sich was. Nächste Woche treffen sich Pro-Choice-Aktivistinnen aus 25 deutschen und österreichischen Städten, um sich zu vernetzen und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Karlsruhe ist auch mit dabei. Die sogenannte Frauenkonvention, das ist die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau oder die englische Abkürzung CEDAW, fordert von den Mitgliedstaaten, darunter ist Deutschland, alle 4 Jahre einen Bericht über die Situation im jeweiligen Land. 2021 muss die Bundesregierung ihren nächsten Bericht vorstellen. Bisher wurden Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses nicht beachtet. Es wurde von der Kommission Verbesserungen empfohlen, die die Zwangsberatung und die Wartezeit betrifft. Zudem wurde die fehlende Kostenübernahme des Schwangerschaftsabbruchs kritisiert. Hier können wir ansetzen und weiter Druck machen. Und das passiert auch. Es wurden bereits jetzt Alternativberichte von Nichtregierungsorganisationen wie von der deutschen Pro-Choice-Bewegung bei der CEDAW-Kommission eingereicht. Dieser deckt zu der von der Kommission kritisierten Punkten Versorgungslücken für ungewollt Schwangere und die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen hierzulande auf. Der Bericht wurde von über 60 zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Deutschland unterstützt. Immer wieder im Laufe des letzten Jahrhunderts kam es zu Bewegungen, die die Abschaffung des Paragraph 218 forciert. Auch der Kompromiss um den Paragraph 219a und die Verurteilung von ÄrztInnen wie Christina Hähne, Bettina Gaber, Verena Weyer und vielen mehr nach der Novellierung zeigen, dass wir nicht warten können, bis die Gerichte für das Selbstbestimmungsrecht von uns Frauen entscheiden. Die Änderung muss von unten kommen. Wir fordern die ersatzlose Streichung der Paragraphen 218 und 219. Wir fordern uneingeschränkten und flächendeckenden Zugang zu legalen Schwangerschaftsabbruch sowie freien Zugang zu Informationen über diesen. Wir fordern umfassende Informationen über und den kostenfreien Zugang zu Verhütungsmethoden. Wir fordern eine Ausbildung von ÄrztInnen in allen Methoden des Schwangerschaftsabbruchs. Wir fordern ein Ende der Stigmatisierung von Frauen. Ob Kinder oder keine, entscheide ich alleine. Wir wollen die Veränderung und zwar jetzt. Musikvideo von der deutschen Kabarettistin Maren Krollmann, die auch Paragraphen 219 näher behandelt. Viel Spaß damit. Darf ich Frau Künast als Fotze beschimpfen? Vom Gesetz her ist das okay. Darf ich sagen, dass man krank wird vom Impfen? Warum denn nicht? Wo ist das Problem? Wie sieht es aus mit dem Schreddern von Blüten? Sieht nicht gut aus, aber ist erlaubt. Und beim Abgasfest ein bisschen müde? Da wird wenig so genau hingeschaut. Darf ich Milliarden verdienen, ohne Steuern zu zahlen? Mit ein paar Tricks zahlst du nur minimal. Darf ich mit 280 über die Autobahn? Wir sind ein freies Land und hier gilt freie Fahrt. Und wenn ich Frauenarzt oder Ärztin bin und auf meine Seite schreibe, dass und mit welchen Methoden ich in meiner Praxis abtreibe? Was? Sie spinnen? Das ist verboten. Das wissen Sie doch selbst ganz genau. Das ist verboten. Das ist verboten. Und das heißt, es ist Miete? Sicher, doch wenn sie es verlieren. Darf ich Fortschritt mit dir machen in Kriegsgebiete? Es gibt immer einen Weg, das wird blockiert. Darf ich Glyphosat in die Umwelt sprühen? Das wird verboten, aber erst in ein paar Jahren. Darf ich Flughäfen bauen, die nicht funktionieren? Kommt nicht gut an, aber wird bezahlt. Darf ich Schweine so halten, dass sie sich nicht bewegen? Darf ich zwei Hosen kaufen für 8,10 Euro? Darf ich Fan von Schalke sein und vom BVB? Also gesetzlich ist das okay. Und wenn ich Frauenarzt und Ärztin bin und auf meine Seite schreibe, was und mit welchen Methoden ich in meiner Praxis abtreibe, kann mir das irgendwer mal erklären? Wieso denn? Das ist verboten. Da gibt es nichts weiter zu erklären. Verboten. Es ist verboten. Es bringt jetzt nichts, sich da zu beschweren. Verboten. Es ist verboten. Und das wissen Sie ganz genau. Verboten. Es ist verboten. Und das heißt, es ist nicht erlaubt. Was? Sie spinnen wohl. Das ist verboten. Das wissen Sie doch selbst ganz genau. Jetzt singen nochmal Güzel und Cengiz ein paar gemeinsame Lieder für uns. Mama Giese. Das war lecker.